Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir sind da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ungefähr 11 Minuten hier im Radio unter uns und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Freie Themennacht, wie immer freitags, und ich freue mich, begrüßen zu können als ersten Anrufer heute Nacht Marco, der 27. Guten Morgen. Guten Morgen. Marco, um was geht's bei dir? Also ich rufe an wegen dem Thema von Mittwoch. Umgang mit Toten. Ja, genau. Ja. Und zwar habe ich im Februar während meiner Schicht einen Toten gefunden. Was für eine Schicht? Ich bin im Sicherheitsdienst tätig, ja, und fahre verschiedene Objekte an und so und darum auch da, wo ich die Leiche gefunden habe. Das war auf einer Mülldeponie. Auf einer Mülldeponie? Genau. Und das war die Leiche lag im Müll? Nein, hinter einem Container. Das war ein Mitarbeiter dieser Mülldeponie. Ach so. Ach so. Und ja, also ein Arbeitskollege rief mich an und sagte zu mir, hier ist ein LKW an, der hat Licht an. Und was er denn jetzt machen sollte, da sage ich, ja, dann fahr hin, mach das Licht aus und dann ist gut. Ja. Weil es kommt öfters mal vor, dass halt da oben auch Licht am LKW an ist. Ja. Und zwei Minuten später rief er an, ja, der LKW ist an, die Tür steht auf und der Container ist noch halb draufgezogen. Mhm. Dann hat er dann gesehen, wo er näher hingefahren ist. Sagte ich, ist okay, warte, ich komme jetzt da hoch. Mhm. Sind wir zusammen dann dahin zu dem LKW, haben uns da umgeguckt und da lag der Geldbeutel drin, Schlüssel drin, Handy drin, alles drin. Mhm. LKW war an und das kam mir alles komisch vor. Ja. Dann sind wir um die Container, die da noch rumstanden, rumgelaufen und dann auf einmal haben wir Füße gesehen. Mein Arbeitskollege hat Panik bekommen, ist Richtung Auto gerannt. Ja. Und ich habe geistesgegenwärtig einfach nur das Handy rausgezogen, die Polizei angerufen und bin dann auch dahin und habe Puls gefühlt und derjenige war schon mehr als kalt. Sag mal, nochmal Frage. Dein Kollege arbeitet auch im Sicherheitsdienst? Ja, genau. Und der rennt weg? Was ist denn das für einer? Naja, er ist schon etwas älter, hat auch schon einen Herzinfarkt hinter sich. Ja, nun gut, aber dann für den Job muss er ja eigentlich hart genug sein, sowas dann auch. Ja, er kam ja dann auch kurze Zeit später halt wieder, nachdem ich gerufen habe, jetzt kennt man nicht weg. Und er kam dann auch wieder dahin, aber er konnte nicht lange da stehen bleiben, ist wieder zum Auto und dann hat er gesagt, dann stelle ich unten ans Tor und lass die Polizei dann gleich. Was für einen Anblick hattest du vor Augen? Also erstmal waren es nur die Füße und dann bin ich natürlich rumgegangen und dann sah ich halt einen Mitarbeiter der Firma und er lag halt auf dem Bauch, mit dem Gesicht zum Boden hin. Ja. Ein paar Blutspuren waren zu sehen und war halt total regungslos. Und dann dieses Gefühl, dieses kalte Gefühl, wenn man eine Leiche anfasst, das war... Ach, du hast ihn angefasst? Ja, ich wollte ja Puls fühlen. Vielleicht hat er ja wirklich noch gelebt. Ich meine, das wusste ich ja in dem Moment nicht. Aber er war schon erkaltet und offensichtlich verstorben. Genau. Ja. Weißt du etwas Näheres? Hast du es hinterher erfahren? War es ein Unfall oder ein Verbrechen? Also die Kripo kam dann hoch und nahm dann alles auf, weil es war halt auch am Führerhaus. Auf dem Boden lag ein zerbrochener Besenstiel. Hm. Und ja, man weiß halt da oben, da sind öfters mal Leute und die sind da halt auch öfters mal am Einsteigen. Man weiß halt nicht, was da genau geschehen ist. Und später haben wir dann halt erfahren, dass er an einem Herzversagen gestorben ist. Ah ja, also eines natürlichen Todes gestorben. Ja, genau. Dennoch ist das natürlich auch so ein Eindruck, den man wahrscheinlich auch nie vergisst, ne? Wenn es auch ein fremder Mensch war, aber trotzdem ist es schon eine schockierende Situation, wie du es gerade geschildert hast. Also ich habe in dem Moment, wo ich die Füße da liegen gesehen habe, mein erster Gedanke, der ist tot. Mhm. Und ich wusste auch gar nicht, was ich jetzt genau in dem Moment machen sollte. Ich habe einfach nur das Handy rausgenommen, Polizei gerufen. Das war das allererste, was ich getan habe. Und dann habe ich auch eigentlich, ich bin auch nur aus Trost da hingegangen, habe gefühlt nach dem Puls, so instinktmäßig und habe eigentlich gar nicht großartig drüber nachgedacht. Ja, ja. Hast du denn schon mal einen toten Menschen vorher gesehen? Ja, der ist vom Zug gesprungen und wir sind mit dem Zug dran vorbeigefahren. Also der lag da schon länger und den hatten sie wohl nicht richtig zugedeckt. Ah, ja, ja. Aber das war was anderes. Da war ich, das ging rucki zucki. Das war jetzt halt nicht so wie hier. Und wir mussten noch drei Stunden fast dabei stehen. Ja, das prägt sich dann schon ein, ist mir klar. Ja. Und dieses Gesicht von dem Mann, das leere, die Augen noch offen, das war einfach... Oh. Wie alt war der Mann ungefähr? 40 Jahre alt. 40 Jahre. Hm. Ja. Marco, das war noch so ein Nachklapp zu unserer Themensendung. Genau. Am Mittwoch. Umgang mit Toten. Danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, danke. Und dir weiterhin eine schöne Sendung. Mach weiter. So. Sehr nett von dir, Marco. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit... Nach Marco kommt jetzt Marc. Und der ist 16. Hallo, Marc. Hallo. Hallo. Hallo, Marco. Ja, was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Mutter. Ja? Um die Erlebnisse mit meiner Mutter und was jetzt bei mir ist und so. Was ist denn da los? Bei meiner Mutter, also früher, jetzt bin ich im Heim, früher hat die mich immer, also hat die immer mir Vorschriften gemacht und wollte immer genau wissen, was ich mache. Ja. Und mir nie was erlaubt. Und da habe ich immer heimlich was gemacht, habe ich immer ganz viel Ärger gekriegt. Was hast du denn heimlich gemacht? Ja, ich habe mich mit Freunden getroffen, das durfte ich auch nicht, ohne dir immer Bescheid zu sagen, wo ich denn genau bin. Hast du auch schlimme Sachen heimlich gemacht? Ja, mal ein bisschen geraucht oder sowas und Alkohol getrunken mit Freunden, durfte ich auch nicht. Was denn geraucht? Tabak oder irgendwie Drogen? Nein, nur Tabak. Also Drogen wollte ich nie machen eigentlich. Ja. Ja, und dann bin ich vor einem halben Jahr bin ich dann abgehauen von zu Hause. Mhm. Wollte dann, weiß ich nicht, irgendwo schlafen. Habe ich mir da nicht so überlegt. Und dann hatte meine Mama aber das Jugendheim eben da verständigt. Warst du alleine mit deiner Mutter eigentlich oder gab es auch einen Vater in dem Haushalt? Ja, mein Vater, der ist, als ich ganz jung war, ist der abgehauen. Ach so, also du warst alleine mit deiner Mutter? Ich gar nicht. Ja, genau. Mhm. So, dann hat deine Mutter das Jugendamt schon alarmiert. Genau, dann musste ich eben ins Jugendamt. Das fand ich nicht so toll. Wohin musstest du? Bin ich jetzt halt auch immer seit einem halben Jahr. Ich hab dich gerade nicht verstanden. Wohin musstest du? Hallo? Ja, wohin musstest du? Da war gerade eine Störung in der Leitung. Achso, in die Jugendheim muss ich dann. Ins also Jugendheim? In ein Heim. Hm, ja, genau. Ja. Und da finde ich es aber gar nicht so toll. Und da bist du jetzt immer noch? Freunde. Ja, bin ich immer noch seit einem halben Jahr jetzt. Besucht deine Mutter dich denn? Bisher noch nicht, nein. Bisher noch leider. Nicht? Leider, also. Boah. Ich will die eigentlich auch nicht so sehen, aber irgendwie will ich halt auch nach Hause. Ja, aber dann siehst du sie ja wieder, wenn du zu Hause bist. Ja, das ist ja das so. Also ich will nicht in diesem Heim sein, aber ich will auch nicht wieder meine Mutter treffen. Was ist denn das Schlimme da an dem Heim? Ja, die sind alle nicht so nett und ich habe auch nicht so viele Freunde da und irgendwie, ich mag das da nicht so. Mhm. Hat dir denn deine Mutter zumindest so deine wichtigsten Sachen in das Heim gebracht? Ja, ich habe meine Sachen, muss ich dann halt packen. Also so alle Sachen. Nicht mehr, hat deine Mutter die Sachen dir ins Heim gebracht? Nein, also ich musste die selber. Ach so, du bist dann nach Hause nochmal gegangen und hast die Sachen gepackt und dann ins Heim? Ja, genau. Ach so. Wie war denn dein Verhältnis, Marc, früher so zu deiner Mutter? Also das war mal ganz gut. Also wirklich toll war das nie, aber... Es war mal besser, aber auch nicht so lange. Hm. Hat deine Mutter denn irgendwie so für dich bemerkbar auch schwere Probleme? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ach du lieber Himmel. Jetzt haben wir schon wieder ein technisches Problem, vermute ich mal. Jetzt hat der Markus nicht mehr gehört, den rufen wir gleich nochmal an. Wir machen mal ein wenig Musik. We'll be right back. So, ihr Lieben, zwischendurch nochmal unsere Telefonnummer 0800 220 50 50. Das ist die Nummer, die ihr wählen solltet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt euch zu jedem Thema bei uns melden, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, in eure Mail dann auch eure Telefonnummer reinzuschreiben, damit wir euch schnell zurückrufen können. Jetzt machen wir noch ein paar Takte Musik und warten auf das WDR-Fernsehen und dann geht's richtig weiter und richtig los bei uns. Bis gleich. Leute, der Fernsehvorspann läuft und ist gleich rum und dann sind wir alle versammelt. Ihr lieben Fernsehzuschauer, jetzt seid ihr auch da. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen verspätet im Fernsehen, das bitten wir zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen und wie immer freitags eine offene Runde, eine offene Themensendung. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, völlig wurscht über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Kevin. Und Kevin ist 16 Jahre alt. Hi Kevin. Hallo. Hallo. Hallo Kevin. Um was geht's bei dir? Ja, also ich werde in der Schule ziemlich gemobbt. Also ich hatte ja eben schon geredet drüber. Ja, mit mir ja nicht. Ach so. Ich weiß das gar nicht. Ach so. Wie sieht denn das aus da? Inwiefern wirst du denn gemobbt? Ja, also ich erzähle einfach mal die ganze Geschichte. Genau, mach mal. Also es fing, so vor einem Jahr fing das an, dass ich ein Mädchen kennengelernt habe und die ist ein bisschen jünger als ich. Wie alt ist denn die? Also ich bin 16 und die... damals war ich halt noch 15. Ja. Und als ich die kennengelernt habe, war die so 2-3 Monate jünger als ich. Ach so, na gut. Also, okay. Zählt für mich als gleich. Ja, ja. Ja. Und dann, also ich mochte die halt auch direkt ziemlich und die mich eigentlich auch. Mhm. Und dann hat halt eine Klassenkameradin von mir einen Geburtstag gefeiert. Mhm. Und da war die halt auch eingeladen. Aber dazu muss man noch wissen, die wohnt etwas weiter weg. Also war das schon besonders für mich, dass ich die sehen konnte. Ja, eine gute Gelegenheit. Ja. Und würde man so denken zunächst. Ja, ja. Und dann habe ich die da halt gesehen, ein bisschen mit der geredet, weil ich mich erst noch nicht so getraut habe und so. Mhm. Aber dann nach dem Wochenende montags in der Schule habe ich halt meine Klassenkameradin gefragt, ob ich die Handynummer haben darf. Mhm. Und die hat sie mir dann auch gegeben. Mhm. Also, und dann habe ich halt auch mit der SMS geschrieben und so, und das war halt auch alles ganz normal, so um sich kennenzulernen. Ja. Und ja, dann wurde das irgendwie intimer. Also es wurde ein bisschen privater. Okay, ihr seid ein bisschen zusammengekommen. Ja, und aber das war halt alles nur so per SMS, weil ach so. Ich weiß nicht, warum es nur per SMS war. Irgendwann haben wir dann halt auch ein bisschen telefoniert, so per Handy. Ja. Ist denn da was aus geworden zwischen euch beiden? Ja, ich erzähl einfach mal weiter. Also dann kam halt, also dann meinte sie irgendwann, dass ich masturbieren soll und dabei halt stören soll, also während ich mit ihr telefoniere. Ach. Also so eine Art Telefonsex. Das hat das kleine Mädel hat das zu dir gesagt? Ja, also sie ist ja ungefähr genauso. Naja, okay, ja, schon, okay. Ja. Aber es wundert mich ein bisschen, dass... Ja, also sie wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und dann dachte ich, ja, bin ich dabei, weil ich sie auch sehr mag und so. Also mochte. Ja. Und und du hast es gemacht? Dann, ja, also das war einmal. Und du hast es wirklich gemacht und nicht nur vorgespielt. Du hast wirklich ja, onaniert, während du mit ihr telefoniert hast. Ja, ich habe das wirklich gemacht. Und hast dann auch gestöhnt? Ja. Und zwischendurch habe ich einfach ganz normal geredet, aber auch öfter gestöhnt. Okay. Und dann, also das war halt einmal, da habe ich, hat sie halt auch, also habe ich richtig mit ihr geredet und habe sie auch stöhnen gehört. Mhm. Aber dann sollte ich halt nochmal anrufen. Mhm. Aber da ging halt immer wieder nur die Mailbox dran. Dann habe ich ihr eine SMS geschrieben, dass sie, dass halt, dass nur eine Mailbox dran geht. Und dann meinte sie, ja, ist egal, spreche einfach auf die Mailbox, also okay. Stöhn auf die Mailbox. Jetzt? Ah ja, dann hast du auf die Mailbox auch gestöhnt. Ja, mhm. Weil sie das ja wollte und ich habe halt so alles gemacht, was sie gesagt hat. Man soll nicht immer alles tun, was Frauen wollen, aber ja, ist jetzt die erste Lehre wahrscheinlich bei dir. Ja, das war auch ziemlich doof und dann kam das halt so raus, dass ich halt dann in die Schule kam. Mhm. Und dann habe ich halt rausbekommen, dass das gar nicht die richtige Handynummer war, sondern die Handynummer von meiner Klassenkameradin. Von einer anderen Frau? Von einem anderen Mädchen, nicht von ihr? Ja, die, die den Geburtstag gemacht hat, also von der aus meiner Klasse. Ja. Und die kann halt irgendwie bei ihrem Handy das so speichern. Und dann hat Moment, halt das habe ich nicht kapiert. Das war nicht, du hast also nicht mit dem Mädchen gesprochen, das du nett fandest. Doch. Nein, habe ich nicht. Wie, das aber hast du an der Stimme nicht erkannt, dass sie das nicht war? Nein, nein, also die haben sich so ziemlich gleich angehört. Also das war so. Ach so, du bist also in Strich und Faden verarscht worden. Du ja, hast, das in, kann du man hast sagen. Die ganze Zeit mit jemand, mit einem anderen Mädchen gesprochen. Ja, und das Schlimme ist, das war eine Klassenkameradin von mir. Das war eine Klassenkameradin von dir, die mit der ja, du das eigentlich war die, die den Geburtstag gemacht hat, genau. Die auch eingeladen hat. Okay, die du eigentlich aber nett fandest, die war doch auch eine Klassenkameradin, oder? Nein, nein, das hatte ich ja gesagt, dass sie weiter wegkommt und dass das deshalb besonders für mich war, dass sie zu diesem Geburtstag gekommen ist. Habe ich das nicht so kapiert. Ach so, ja. Verstehe. Und ja, dann ging das halt so, dass die diese Mailbox-Nachricht gespeichert hat und auf ihrem Handy, weil die das irgendwie machen kann. Und dann habe ich, also dann kam ich in die Schule und dann hatten das alle auf ihrem Handy, weil die das so rumgeschickt hat. So. Und haben alle abgelacht. Ja, natürlich. Also das war dann eine totale Lachnummer. Verstehe. Und das ist jetzt das Hauptmobbing, weswegen die dich so ärgern? Ja, also ich erzähle, also deswegen wurde ich am Anfang schon ziemlich stark ausgelacht und so. Was denn? Lass mich noch einfach ein bisschen zwischenfragen, dann kapieren wir es schneller alles. Warst du denn vorher auch schon so oft Opfer von Spott und Hohn oder erst seit dieser Geschichte? Also vorher war ich nicht gerade der Beliebteste und ich wurde halt ausgelacht, weil ich so ein kleines Problem mit Akne habe. Mhm. Und ich war halt auch nicht so, also ich habe halt einen Motorroller und der hat halt eine lilane Farbe und da wurde ich schon ausgelacht. Und ich kam halt auch in der siebten Klasse, ich bin jetzt in der neunten, in der siebten Klasse kam ich da neu rein und war von Anfang an nicht gerade so beliebt. Okay, jetzt haben die... Das war dann halt so der Höhepunkt. Ja, jetzt haben die diese Schönerei rumgereicht. Was, ja, dass ja noch viel Schlimmeres passiert. Ja, was ist noch passiert? Also, dann hatte das erstmal jeder auf dem Handy und sobald ich in die Klasse kam, haben halt natürlich alle so Stöhngeräusche gemacht. Mhm. Da habe ich mir jetzt nicht so viel draus gemacht. Mhm. Aber dann haben so zwei, also ich weiß nicht genau, wer es war, aber mir wurde erzählt, dass das zwei Jungs gemacht haben. So eine Art Techno-Remix halt, wo man halt verstehe so ein Stöhnen hört immer. Und was war noch schlimm? Sag mal, fass mir das mal so zusammen. Ja, keine Ahnung, dann nach einer Zeit wurde denen das natürlich so langweilig, weil ich da nicht so drauf eingegangen bin. Ja, und gab's dann und noch dann, was? Dann hatte ich das Ganze erstmal gelegt, aber dann so die letzten zwei, drei Monate fing das halt ziemlich krass an irgendwie. Mit was? Also dass sie mich einfach so gemobbt haben, da gab es noch nicht mal einen richtigen Grund. Mhm. Also als erstes wurde natürlich wieder diese ganze Mailbox-Sache aufgemischt. Mhm. Also ich finde ja schon mal, Kevin, dass du da gut reagiert hast. Nämlich du hast es ignoriert quasi. Ja. Und das ist auch das einzige Vernünftige, was man machen kann. Man kann höchstens irgendwie mal einen frechen Spruch loslassen, hier stöhnt ihr beim Wichsen nicht, weißt du? Ja. Ja, und dann sind die platt. Aber das habe ich mich auch nie getraut, weil... Ja, aber das ist vielleicht ein neuer Punkt, dass du da vielleicht auch ein bisschen zu ängstlich und zu vorsichtig bist. Ja, weil ich habe halt nicht so wirklich Freunde, weil meistens ist man ja eher so einer Gruppe stark, weil die machen mich ja auch eher an der Gruppe runter. Ja, aber wenn man immer nur sagt, ich bin nicht stark und ich habe Angst und ich traue mich nicht, dann bist du auch ein gefundenes Fressen für die. In dem Moment, wo du mal ein bisschen auch mal deinen Mund aufmachst und mal einen frechen Spruch loslässt, werden die schon zusammenzucken. Ja. Weißt du, das ist leichter gesagt als getan. Aber da musst du dich versuchen, ein bisschen hinzutrainieren. Ignorieren, vieles zu ignorieren, ist schon mal schlau. Aber manchmal muss man aber mal einen Strich ziehen und Schluss aus. Ja, ab und zu habe ich mich dann ja auch mal gewehrt, dass das halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann einfach gesagt, die sollen mich in Ruhe lassen und... Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Ich habe ja gesagt, denen könnte das genauso passieren oder so, dass ich dafür ja gar nicht wirklich was kann. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwie mal gefragt, was sie so gegen mich haben. Dann meinte ich, wäre einfach so total das Opfer und das hat mich dann auch schon wieder gekränkt, dass ich gar nicht mehr so den Mut hatte, mich zu wehren. Verstehe. Weil ich meine, wenn man immer so unbeliebt ist, dann ist aber vielleicht auch nicht so die richtige Frage, was habt ihr eigentlich so gegen mich? Damit machst du dich wieder klein durch so eine Frage. Ja. Du müsstest einfach so ein paar Mechanismen lernen, wie du, ich sag's mal erstmal theoretisch, wie du offensiv in so einer Situation umgehen kannst. Das heißt, indem du auf jemanden zugehst, indem du dir vorher schon mal ein paar freche Sprüche oder ein paar scharfe Sprüche überlegst, die du zu gegebenem Anlass dann loswerden kannst. Darüber hatte ich mit einem aus meiner Klasse geredet, also mit unserem Klassensprecher, weil mit dem versteht man sich eigentlich ziemlich gut, weil der setzt sich auch recht gut für die Klasse ein. Mhm. Und der meinte halt auch, dass der das von den anderen ziemlich scheiße findet und halt auch auf jeden Fall mich verteidigen würde. Mhm. Das ist schon mal gut, aber du sollst dich selbst verteidigen. Ja, da hatte ich wenigstens einen auf meiner Seite. Genau, das ist schon mal gut. Verbündete, das ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Verbündete schaffen und selbst eine freche Schnauze sich antrainieren. Wie gesagt, das ist leichter gesagt als getan. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, dass du das nicht richtig angehst, dass du zu sehr dich zurückziehst und traurig darüber bist, dass alles so ist, wie es ist. Dann verändert sich es nie. Dann verändert sich es passiert halt auch irgendwie so mindestens einmal die Woche irgendwas Neues. Also die lassen sich immer was Neues einfallen. Ist mir völlig klar, Kevin. Ist mir völlig klar. Deswegen musst du die Bremse ziehen. Ich sag mir dann abends, bevor ich ins Bett gehe, immer noch so, morgen mache ich das anders. Mhm. Morgen gehe ich dahin und zeig's denen. Mhm. Und dann kommt dann direkt wieder irgendwie so irgendeine Aktion, irgendwie verschiedene Aktionen. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Es gibt da schon auch für solche Fälle ganz gute Trainingsprogramme. Wir werden dich jetzt gleich mal zurückrufen und dich mal informieren, ob es das in deiner Gegend da auch gibt, wo du vielleicht eventuell hingehen könntest und das mal ein bisschen einübst, wenn du das alleine so für dich nicht schaffst. Glaube ich, wäre ein ganz guter Plan. Ja, ich glaube, das würde mir mal gut tun. Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. Kevin, dann machen wir es so. Du legst bitte auf und wirst von Magdalena angerufen, meiner Mitarbeiterin. Ja, okay. Alles Weitere dann im Hintergrund, okay? Und ich wünsche gutes Gelingen und viel, viel Mut und Power. Okay. Mein Lieber, tschüss. Tschö. Wer ist jetzt hier? Hier ist Vanessa. Vanessa ist 21. Guten Morgen. Hi. Vanessa, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Und zwar ist mein Sohn am Säuglingstod gestorben vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen? Ja, am 16.10. Das ist ja ganz, ganz frisch. Ja. Wie alt ist denn dein Kind geworden? 4 Monate. Ja. Und ich habe darüber halt vorher noch nicht so viel gewusst, weil man macht sich auch nicht so Gedanken, ne? Mhm. Das war halt total plötzlich und unerwartet. Beschreib mal die Situation, wie das passiert ist. Ja, wie ist das passiert? Also ich habe ihn abends ins Bett gebracht, er hat noch gelacht und ich habe noch ein bisschen mit ihm gespielt und ja, man macht sich ja keine Gedanken, ne? Ich habe nachts eben noch eine Pampers gemacht und eine Flasche und es war alles normal und um 6 wäre er eigentlich dran gewesen mit seiner Flasche und um 5:45 bin ich wach geworden. Ich denke mal, das war so Instinkt, ne? Mhm. Ja, und dann bin ich an seine Hand gekommen, es war ja dunkel und da habe ich gemerkt, dass er eiskalt war schon und ich bin mit ihm zum Lichtschalter und ja, da hat mein Freund schon geschrien und wir haben gesehen, dass er halt, also er hatte schon diese Todesflecken und war halt Wir konnten nichts mehr machen. Aber dann musst du in diesem Moment doch in einen unfassbaren Schockzustand gefallen sein. Na klar, ich habe ihn versucht, wie eine Bekloppte wiederzubeleben. Also er muss mindestens schon 2 Stunden tot gewesen sein. Hm. Wenn ein Mensch aufhört zu leben, staut sich dieses, was in der Lunge halt umgewandelt wird, dieses Sekret, das kam halt überall aus seiner Nase, das war alles voll mit diesem Leichensekret und ich habe immer gedacht, er atmet wieder, aber das war, weil er komische Geräusche gemacht hat, aber das waren halt so. Achso, während du das Kind auf dem Arm hattest, kam dieses Sekret aus der Nase gequollen und du dachtest, das ist ein Zeichen des Atmens. Ja, es machte so ein Geräusch. Ne? Es machte dann immer so ein Geräusch. Mhm. Das war die Luft, die sich noch gestaut hatte. Ne? Was habt ihr denn, also du warst mit deinem Freund zusammen in der Wohnung? Ja, natürlich. Ja. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, wir haben einen Krankenwagen gerufen, weil, was soll man machen? Man will das irgendwie in dem Moment nicht so wahrhaben. Mhm. Man denkt, ne, obwohl es eigentlich eindeutig war, der Krankenwagen kam eine Viertelstunde später. In der Zeit habe ich mit dem Kind, ich habe es wirklich versucht wiederzubeleben. Ich weiß nicht, wie ich mich angezogen habe. Ich weiß nur noch, dass ich mit dem Kleinen halt vor der Tür auf den Krankenwagen gewartet habe, dass es in Strömen geregnet hat und dass ich, wie gesagt, immer wieder versucht habe, ihn wiederzubeleben. Wie hast du denn das gemacht, wenn du draußen vor der Tür standst? Wie hast du versucht, ihn wiederzubeleben? Ich hatte ihn auf dem Arm und ich habe ihn immer versucht, in den Mund zu pusten, in die Nase. Oh Gott, ich habe alles versucht. Dann habe ich ihn, sein Kinderwagen stand unten in dem Flur, dann habe ich ihn da reingelegt, dann habe ich wieder auf seinen Brustkorb gedrückt. Aber man hat es versucht, aber man wusste es. Als der Krankenwagen dann kam, die haben ihn halt gesehen und die haben gesagt, wir können nichts mehr machen. Ne? Mhm. Ich habe die angeschrien, ich habe gesagt, jetzt macht was. Ne? Das war alles so unreal. Man hat sich also gekniffen und dachte, okay, jetzt gleich wirst du wach. Und ne, wir haben noch eine kleine Tochter. Ihr habt noch eine kleine Tochter? Wir haben noch eine kleine Tochter, die wird jetzt 2. Ja. Die war... Wurde denn dann auch die Polizei informiert? Natürlich, es kommt ja immer, es ist egal, wenn halt jemand einfach stirbt und kommt halt die Kriminalpolizei. Ne? Ja. Wie ging denn das dann weiter? Dann bist du mit deinem toten Kind wieder in die Wohnung zurückgegangen? Ja, wir sind halt mit dem Kleinen wieder in die Wohnung hoch. Die Krankenwagenfahrer haben ihn in seinen Autositz gesetzt, also in den Maxi-Cosi, in die Wippe. In was? In so einen Autositz, in so eine Babyschale haben sie ihn reingesetzt. Wir saßen halt daneben, wir haben gewartet auf die Polizei und die Polizei kam, haben dann noch die Kriminalpolizei gerufen. Wir haben von 6 Uhr, also von 4 nach 6, inzwischen war es 6:30, bis alle da waren, haben wir von 6:30 bis 8:30 neben dem toten Kind gesessen. In dem Auto, also nicht in der Wohnung? Nein, das war in dem Autositz in der Wohnung. Das ach so, war halt ach so, dass sie den Kleinen da reingesetzt haben, ne? Weil sie wollten ihn jetzt nicht einfach so hinlegen. Ne? Die Kriminalpolizei kam dann, die haben halt alles aufgenommen und haben dann halt, ja, es stirbt ja nicht so oft, so ein kleines Kind einfach so. Ne? Das ist ja Gott sei Dank nicht ganz so häufig. Das Kind ist jetzt am 16.10. verstorben. Ja. Hast du halt gesagt? Ja. Ist dein Sohn schon beerdigt worden? Ja, er wurde am 27.10. beerdigt. Ja. Die Beerdigung war schön. Also für eine Beerdigung hat er eine schöne Beerdigung. Also ja. Was war schön an der Beerdigung? Ja, also wir haben Lalilu gespielt und wir haben an seinem Grab dann letztendlich ganz viele rote Herzluftballons im Himmel steigen lassen und also. Jetzt ist ja noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Ein paar Wochen, 3 Wochen. Ja. Hast du das Gefühl, das schon, also verarbeitet natürlich nicht, aber überhaupt begriffen zu haben, was geschehen ist? Nein, ich habe das Gefühl, dass es in der letzten Woche anfängt zu kommen, dass ich das begreife. Also es war alles so weit weg. Man war wie in so einer Trance. Ne? Also es war alles um einen rum so unwirklich. Ja, ne? Ja. Also das war, wir haben ihn ja auch gesehen, wo er da aufgebahrt war in dieser Leichenhalle, ne? Mhm. Das hat einen echt, ich konnte nicht mehr atmen, ich wusste gar nicht, was ich da irgendwie, da hätte man eigentlich schon sagen müssen, okay, dein Kind ist jetzt tot, ne? Aber man hat trotzdem gewartet, gleich schellt einer und er steht jetzt da mit deinem Kind vor der Tür, ja, ne? Ja, also das war so ein... Gibt es Momente, Vanessa, wo du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe machst? Klar, man sagt, man hätte viele Sachen vielleicht anders machen können. Zum Beispiel, weil er noch, meine Oma hat ihn oft geholt, weil sie unheimlich viel Spaß an ihm hatte. Und sie hat ihn so 2-3 Mal in der Woche abgeholt und dann aber nur für tagsüber, ne? Mhm. Und wenn man das gewusst hätte, ne, dann hätte man natürlich jede freie Sekunde mit seinem Kind verbracht, ne? Mhm. Ich habe auch gedacht, er ist ja freitags gestorben, also wird dann auch sichergestellt übers Wochenende. Mhm. Sag mal mit der Oma, das ist doch okay, wenn die Oma ihn abgeholt hat. Du machst ja Vorwürfe, dass du nicht genügend Zeit mit ihm verbracht hast, um die Zeit zu nutzen. So, klar, man war dann so auch mal erleichtert. Ja, aber das ist ja eigentlich auch normal. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man den Kleinen dann an die Oma oder an seine Uroma abgibt. Ne? Ist ja eigentlich auch ganz normal. Und niemand rechnet ja mit so einer schlimmen Sache. Nee, das ist alles ein bisschen... Hattest du dich denn vorher mit dem Thema plötzlicher Kindstod schon mal auseinandergesetzt? Ja, bei meiner Tochter, ne? Die ist ja halt, als sie geboren worden ist, habe ich mich schon damit beschäftigt. Man hat immer Angst davor als Mutter, ne? Das ist, aber ich habe mir gedacht, bei meiner Tochter ist es nicht passiert. Ich habe mir weiter keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe in der Schwangerschaft nicht geraucht. Ich habe vor dem Kind nicht geraucht. Also so. Im Internet, was da steht, man soll das rauchen, in der Schwangerschaft halt, man soll nicht rauchen. Ne? Mhm. Und ich denke mir, wir haben nicht geraucht und wir haben alles, was es den Kindstod angeht, eigentlich beachtet. Die Raumtemperatur, ne? Mhm. Ja, aber... Dieser plötzliche Kindstod, auf was ist dieser Tod letztendlich zurückzuführen? Ist das ein Herzstillstand? Ja, das ist irgendwie Herz-Kreislauf-Versagen, ne? Mhm. Also das ist, die vergessen dann wohl das Atmen und... Also das ist kein schlimmer Tod, ne? Aber ich denke mal, für die Angehörigen ist das halt, ne? Ja, furchtbar, furchtbar. Ganz also er war auch so ein fröhlicher, ne? So ein ganz unkomplizierter und er war ja auch ein Drilling, ne? Also, er war ein Drilling? Er war ein Drilling. Ach, es gibt noch zwei. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, war es eine Drillingsschwangerschaft. Eins ist in der 6. Woche abgestorben und eins ist in der 8. Woche abgestorben. Ach so. Und er ist halt so der uns dann geblieben ist. Ne? Verstehe. Wir haben uns so gefreut, weil wir hatten ein Mädchen und dann war es auch noch ein Junge. Er war auch zwar 4 Wochen zu früh, aber er war topfit. Ne? Was hat denn jetzt dieses traurige Ereignis so mit eurer Beziehung zwischen dir und deinem Freund gemacht? Inwiefern hat die sich verändert? Ja, das ist natürlich, jeder trauert anders, ne? Jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen, ne? Und Männer und Frauen trauern halt unterschiedlich. Männer sind ruhig und versuchen, die Frauen zu stützen, ne? Mhm. Und wir Frauen, wir wollen halt reden und das ist... Hast du den Eindruck, dass du nicht genug sprechen kannst und dass du so in deiner Trauer doch letztendlich alleine bist? Nein, also ich habe schon ganz viele, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie so für mich da sind. Ja. Also es nehmen ganz viele Anteile und das ist schon gut so. Ne? Es ist halt nur in der Beziehung ist es wirklich so, dass es ist schon eine ganz schöne Bestandsprobe. Ne? Das glaube ich. Deswegen fragte ich das gerade auch. Also das ist schon eine Belastung. Mein Lebensgefährte hat ihn ja auch nach der Obduktion hat er ihn angezogen und eingecremt und das Kind war halt. Wie sieht man nach so einer Obduktion aus? Das sind schon schlimme Bilder, ne? Und damit muss er auch fertig werden, ne? Das heißt, du hast ihn dann nicht mehr gesehen? Doch, als mein Freund hat ihn ja fertig gemacht für diese Aufbahrung, wo man sich nochmal von ihm verabschieden kann. Er hat ihn eingecremt und angezogen. Und okay, aber du hast ihn dann angezogen und fertig gesehen? Genau, also ich habe dieses Schlimme nicht gesehen. Mhm. Ich habe halt nur noch diese Bilder, diese Geräusche und so an dem Morgen, wo wir ihn gefunden haben. Damit muss man auch fertig werden. Wenn man das dann sieht, was dein Freund dann gesehen hat, das ist natürlich auch nochmal schwer. Ja, nur der Säuglingstod, der ist so, das ist so, man weiß nicht viel darüber, weil es so selten ist. Wir haben aber jetzt vor einer Woche ist wohl hier ein paar Orte weiter ein anderthalbjähriges Kind daran gestorben. Vanessa, ich würde dir ganz gerne von meiner Psychologin mal eine Anschrift oder eine Kontaktmöglichkeit zu den verwaisten Eltern geben. Sagt dir das etwas? Da bin ich schon. Da bist du schon. Ja, sehr gut. Die sind auch ganz klasse. Ja, genau. Da habe ich schon sehr viel Gutes von gehört. Dann seid ihr ja eigentlich ganz gut. Ist denn dein Freund, dein Partner da auch? Ja, also das ist so eine Frau von der Selbsthilfegruppe, die hat uns so super begleitet, auch bei der Beerdigung und so. Ne? Mhm. Also das hat so viel Halt gegeben, ne? weil man auch... Ja. Also dann bin ich ja froh, dass ihr da in relativ guten Händen seid. Mir tut es sehr, sehr leid, was euch passiert ist. Ja. Das kann man sich natürlich als Außenstehender gar nicht wirklich vorstellen, was für ein Schmerz das ist und wie weh das tut. wünsche aber, dass eure Beziehung nicht darunter leidet, denn ihr habt ja auch Verantwortung zu tragen für das andere Kind. Natürlich. Und dass ihr nach einer gewissen Zeit, das mag vielleicht schon eine ganze Weile dauern, ich weiß es nicht, zumindest zu einer gewissen Verarbeitung kommt. Das wünsche ich euch sehr, Vanessa. Ja, danke schön. Alles Gute dir und deinem Partner. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Okay, ciao. Hier ist Michael. Michael ist 26. Guten Morgen. Hallo? Ja, Michael, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, um was geht's denn? Ich bin in einer Rockergruppe. Ja. Und möchte da gerne raus. Was heißt denn Rockergruppe? Ja, ich spiele eigentlich nur in einer Band, aber ich glaube, ich bin da irgendwie ein bisschen mit reingerutscht. Du spielst in einer Band und bist irgendwie ein bisschen mit reingerutscht. Wo bist du reingerutscht? Ja, ich spiele in einer Rockerband von einer Gruppe und ja, ich bin halt irgendwie in die Gruppe mit reingerutscht. Die ist jetzt auch mit in die Medien gekommen und ich komme da halt irgendwie nicht mehr raus. Was macht denn diese Gruppe? Also diese Gruppe hat nichts mit der Band zu tun. Oder ist die Gruppe die Band? Nein, also die Band gehört mit zu der Gruppe. Also ja. Die Gruppe ist im Vordergrund, aber... Also ihr macht harte, krasse Musik? Ja, davon schon. Gehe ich aus? Okay. Ja. Und was macht diese Rockergruppe sonst noch? Ja, die ist in letzter Zeit ein bisschen in den Medien. Ist halt ziemlich gewalttätig und das möchte ich nicht. Das, als ich in die Band mit eingetreten bin, wusste ich davon nicht. Mhm. Was macht ihr denn so an gewalttätigen Dingen? Ja, also ich möchte da nicht so drüber sprechen, aber... Ja, du musst mir schon ein bisschen erzählen, damit ich dich verstehe. Ja, also es gibt zwei von den Gruppen, die sich ein bisschen bekriegen und ja, da ist schon ziemlich viel Gewalt mit im Spiel. Also Schlägereien? Ja, unter anderem. Was noch? Ja, also die haben jetzt Durchsuchungen gemacht und da waren wurden Waffen gefunden und ja. Du sagst, du redest noch von einer anderen. Ist das auch eine Musikgruppe, die anderen? Oder ist das nur, in Anführungszeichen? Das ist dann nur eine Motorradgruppe. Ach so. Mhm. Und übt ihr auch Gewalt, also nicht nur unter den euch verschiedenen Gruppen aus, sondern auch anderen Menschen gegenüber? Nee, eher unter den Gruppen. Unter den Gruppen? Die Gruppen sind ein bisschen verfeindet und... Wie viele Gruppen gibt es denn da? Haben mehrere, aber ich sag mal, die hauptsächlichen, die verfeindet sind, sind zwei. Ja, und da geht's hart her. Da geht's ziemlich hart her. Ist da schon mal ein Mensch ums Leben gekommen? Ja. Ist das in den Medien gezeigt worden, aufgearbeitet worden? Ja, doch. Hm. Wie lange bist du denn in dieser Band, in dieser Gruppe? Ja, seit 2 Jahren ungefähr. Hm. So mutig von dir hier anzurufen. Ja, deswegen möchte ich auch keine Namen nennen. Ja, ja, es ist absolut okay. Absolut okay. Kannst du es mir mal mit ein paar Sätzen begründen, warum du da raus willst? Weil ich eigentlich mit Gewalt nichts zu tun habe und auch nichts zu tun haben möchte. Bist du denn auch schon gewalttätig geworden in diesen 2 Jahren? Nein. Aber du warst schon verwickelt in solchen Sachen. Nein, aber man bekommt immer ein bisschen was mit. Mhm. Und du hast Angst, es könnte bald sein, dass man dich dahin drängt, auch richtig mitzumachen? Ja, genau. Warum bist du denn überhaupt dort Mitglied geworden? Durch einen Bekannten, der, ja, der hat gefragt, ob ich mit in eine Band mitspielen möchte. Und mhm. Ja, das hat sich alles gut angehört. Aber du wusstest doch, wenn du sagst, die Jungs sind schon durchaus bekannt und haben auch einen Ruf, dann wusstest du doch, auf was du dich ja einlässt, oder? Ja, damals habe ich das noch nicht gewusst, wie die drauf sind. Hm. Jetzt könnte man ja einfach sagen, okay, sag denen, du willst nicht mehr mitmachen und geh raus. Geht das so einfach? Ja, ich glaube nicht, weil... ich sag mal, man kriegt doch ein bisschen mehr mit, wie man nach außen hin zeigt und ja, vielleicht, ich habe Angst, dass irgendwie vielleicht meiner Familie ein bisschen was passiert. Also so krass drauf sind die Leute, dass sie vielleicht sogar dich oder deine Familie belästigen oder gar zusammenschlagen oder denen etwas antun würden. Da habe ich auf jeden Fall Angst vor. Ich weiß nicht, ob es so sein wird, weil ich nicht so viel weiß, aber man weiß es halt nicht. Weißt du denn irgendetwas von anderen Aussteigern, wie es denen ergangen ist? Man hat ja auch ein bisschen was in den Medien gehört, dass die irgendwie zum Beispiel ein Kopfgeld ausgesetzt haben auf Aussteiger, die was wussten. Ist das so, dass es in der letzten Zeit für dich immer brisanter ist und wurde, da Mitglied zu sein? Auf jeden Fall. Mit wem hast du schon über einen eventuellen Ausstieg gesprochen? Mit einem Freund. Kennt er sich in der Szene ein bisschen aus? Auch nur aus den Medien. Ah ja, was meint der Freund? Ja, auch so schnell wie möglich raus. Du sagst, du hast Familie. Wie sieht das aus? Hast du Frau, Kinder? Nee, ich habe eine Freundin und meine Eltern. Was machst du vom Beruf? Ich bin Handwerker. Handwerker. Wie viel Zeit verbringst du denn mit diesen Jungs? Zweimal die Woche. Ja. Sind wir für ein, zwei Stunden. Ja. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst, und nehme auch deinen Anruf sehr ernst, Michael. Deswegen möchte ich eigentlich jetzt hier in aller Öffentlichkeit nicht über so ein Ausstiegsszenario mit dir sprechen, um dich zu schützen. Ja. Das heißt, das machen wir in der Anonymität im Hintergrund. Ja. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich an und dann werden wir mal Tacheles reden, okay? Okay. Gut, dass du angerufen hast. Wir melden uns gleich bei dir, Michael. Danke. Du legst einfach auf, wir melden uns. Tschüss. Ja. So, weiter geht's mit Yara. Und Yara ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Yara. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine gute Freundin und die hat einen 10-jährigen älteren Mann oder Freund, besser gesagt, und eine 3-jährige Tochter. Und der Mann wird halt ziemlich oft gewalttätig und ist halt auch vorgekommen, dass sie halt schon ins Krankenhaus geprügelt worden ist. Und der Vater vergreift sich halt auch an die kleine Tochter. Ist zwar halt in Anführungsstrichen nur blaue Flecken, aber das ist in meinen Augen auch schon zu viel. Also er schlägt oder misshandelt das Kind? Richtig, genau. Wie alt ist das Kind? Die ist gerade mal 3. Ja. Und ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden und gesagt, du verlass deinen Freund. Aber da kommt immer nur, ja, ich liebe ihn doch, ich brauche ihn, das ist der Vater von meinem Kind. Und also ich komme da echt nicht weiter, das ist echt eine Blockade. Und also wir sind so ein kleiner Mädchenkreis und mal die anderen Mädels, die halt auch das Problem kennen, die wenden sich alle ab und sagen, ja, die ist bescheuert, also da können wir nicht mehr helfen, aber ich will die nicht einfach im Stich lassen. Ne? Ist das denn so, könnte man sagen, deine beste Freundin? Einer meiner besten Freundinnen. Eine deiner besten Freundinnen. Genau. Und wie lange beobachtest du das jetzt schon so? Ich sag mal, ich habe in der Schwangerschaft angefangen, also ja, so um die 3 Jahre. Ne? Um die 3 Jahre. Bist du denn bei denen auch öfters zu Hause? Ich bin da auch öfter zu Hause, ja. Kriegst du das denn auch, kriegst du es auch dann hautnah und richtig, also der hat keine Scheu. Ich weiß nicht, der hat, weiß ich nicht, irgendwelche Geldprobleme gehabt. Da weiß ich jetzt nicht genau, worum es ging. Jedenfalls hat er auch die Hand erhoben, wo ich dabei gesessen habe. Und hat meiner Besten dann halt die Rippe gebrochen. In deiner Anwesenheit? Genau, richtig, wo ich dabei war. Und ich habe natürlich versucht, dazwischen zu gehen, aber ne, es ist halt wirklich ein Bullemann von Mann. Und hast du auch noch eine abgekriegt? Nee, Gott sei Dank nicht, weil ich dann, muss ich echt sagen, bin ich echt zu feig und ziehe den Kopf ein. Aber wie gesagt, ich möchte ihr helfen, so ist es nicht, aber wenn vor ihr dem beiden, Mann habe ich einfach Angst. Ja, verständlicherweise, wenn er so ist, wie du ihn schilderst. Wie oft kommt es vor, dass er deine Freundin schlägt? Wie oft? Schwer zu sagen, aber 4-5 Mal in der Woche ist es bestimmt, dass die Hand ausrutscht. Und dann bisweilen unter Umständen mit schlimmen Folgen. Richtig. Und das, also das Schlimmste war jetzt, dass sie ins Krankenhaus musste, ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und da hat man ja natürlich auch Angst um die Kleine, ne? Mhm. Wie oft hast du das denn schon gesehen, dass das Kind grün und blau war? Das habe ich Gott sei Dank ja nur dreimal gesehen, aber auch die dreimal sind immerhin, ja. Und deine Freundin, was erzählt die? Erzählt dir das? Erzählt die dir das, dass der Mann auch dieses Kind so oft schlägt? Also wenn der Tom nicht dabei ist und wir wirklich unter sich und unter uns sind, sagt sie schon mal, ja du, ja, pass auf. Ne, ist wieder Hand ausgerutscht, aber ich habe ihn auch so Weißglut getrieben. Ich so, das ist keine Entschuldigung. Mhm. Du kannst dich nicht oder du kannst ihn nicht in Schutz nehmen. Mhm. Also sie stellt sich auch für ihre Tochter, aber ja. Es also, geht ja auch nicht, dass sie geschlagen wird. Das ist klar. Meine Frage war gerade, war mir jetzt nicht ganz klar. Deine Freundin sagt dir, er hat das Kind heute wieder geschlagen. Genau, das sagt sie. Also wenn er nicht dabei ist, sagt sie es mit. Teilweise, ja. Halt auch nicht immer, denke ich mal. Und meint er, aber, meint sie, sie hat ihn zur Weißglut getrieben, das Kind oder sie, die Freundin? Sie selbst. Sie also, selbst. Mhm. Genau, und die Kleine hat dann halt Senf dabei getan, weil sie geschrien hat. Mhm. Ne? Wenn die lauter werden, fängt sie natürlich an zu weinen und kommt da halt richtig in Rage. Und die, die Freundin sagt dann zu dir, ja, ich sehe das Problem, aber ich liebe ihn und ich brauche ihn und sowas. Richtig, genau. Was natürlich grauenhaft ist, wenn man so einen Satz hört und aber dann die Realität mitkriegt, wie so eine Frau behandelt wird. Richtig. Wie lange ist denn deine Freundin mit diesem Mann zusammen schon? 10 Jahre. Ach, so lange schon. So lange. Mhm. Und wie war gesagt, das hat halt auch eigentlich erst mit der Schwangerschaft angefangen. Mhm. Also die hat damals, die hat jetzt eigentlich ein zweites Kind, also die Kleine wird jetzt eigentlich ein zweites Kind, die hat damals, war sie halt schwanger und da hat sie es halt durch den Mann halt auch verloren. Warum? Was ist da passiert? Er hat wortwörtlich das Kind aus dem Leib geprügelt, weil er das Kind nicht haben wollte. Boah. Die hatten finanzielle Probleme und da hat er gesagt, das Kind passt mir nicht, ich will das haben, entweder treibst du es ab. Also wir sehen, was du davon hast, war passt. Aber zu spät und demnach... Mhm. Pass mal auf, Yara, was deine Freundin anbelangt. Das ist eine erwachsene Frau, ich denke mal, die ist so ungefähr in deinem Alter. 25 ist die. 27 schon. 25, ja, okay. Ja. Mhm. Die muss natürlich für sich allein entscheiden. Ja, natürlich. Die muss von sich aus sagen, es reicht mir, ich zeige ihn an oder ich gehe. Da kann man von außen gar nicht viel tun, als ihr gut zureden und ihr sagen, hier, pass auf, ich bin da, wenn du Hilfe brauchst und ich unterstütze dich. Aber ein ganz anderes Ding ist das mit dem Kind. Ich finde, da ist man als Außenstehender und als Freundin, jetzt in deinem Fall, schon in der Verantwortung. Und da kann man sich nicht nur einmischen, sondern ich finde, man muss sich da auch einmischen. Ja, da hast du nicht unrecht. Da finde ich schon, wenn das so klar ist, dass du dich an die Behörden wenden musst, an das Jugendamt. Hier geht es um ein hilfloses kleines Kind. Eben, deswegen ja. Und nicht um eine erwachsene Frau, die letztendlich selbst für sich entscheiden kann. Und es ist schlimm genug, dass sie es mitmacht. Es ist schlimm genug, dass sie das ihrem Kind sogar zumutet, die Situation. Und dass sie nicht einfach, warum nimmt sie nicht einfach ihre 7 Sachen und geht erstmal in ein Frauenhaus? Da wäre sie vor dem Kerl geschützt und sie könnte sich neu orientieren. Ja, das ist halt das Problem, Liebe, Abhängigkeit und Angst. Ja, wir wollen aber nicht von Liebe reden. Das ist keine Liebe, das ist schlimmste Abhängigkeit und Angst. Liebe ist das nicht, das ist Quatsch. Wenn ich das immer höre, das ist völliger Unsinn, das ist keine Liebe. Aber ich appelliere an dich, dass du etwas unternehmen musst. Ja, das ist mir schon klar. Ja, das musst du machen, das musst du wirklich machen. Wende dich ans Jugendamt und erzähle denen genau das, was du mir erzählt hast und dann werden die schon aktiv und initiativ werden. Ja, aber ich möchte ja natürlich auch nicht, dass meiner Freundin das Kind weggenommen wird. Ja, aber was willst du denn? Willst du, dass das Kind da bleibt und ständig geprügelt wird? Nee, das möchte ich auch nicht. Vielleicht rüttelt eine solche Aktion ja deine Freundin auf, dass sie wach wird, vielleicht muss man die nur mal ein bisschen schütteln, dass sie wach wird und es kapiert, dass das so nicht weitergeht. Dass sie ihr Kind behalten kann, wenn sie sich von dem Typ trennt. Ja. Weißt du? Da muss was unternommen werden, richtig. Bitte? Da muss was unternommen werden, richtig, ja. Ja, aber ganz sicher, sonst machst du dir hinterher Vorwürfe, wenn es noch schlimmer kommt. Ich habe den Mund gehalten. Ja. werde ich das tun. Ja, würde ich ganz, ganz eindeutig und klar sagen, ja. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Michael, 40. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen hast du mich angerufen? Ich habe dich angerufen, weil ich vor einer Entscheidung stehe, wo ich mich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Mhm. Ich bin, wie gesagt, 40. Ich lebe seit meinem 25. Lebensjahr geoutet in einer schwulen Beziehung. Mhm. Habe eine Tochter, die ist 15 Jahre mittlerweile. Mhm. Und mein Freund achtet meine Tochter überhaupt nicht. Die ist 15 Jahre alt. Ja. Das war dann irgendwie, ist das noch passiert vor deinem Outing? Jein. Ja, was heißt das? Also meine Tochter, sie ist geboren 94 ja. Und geoutet habe ich mich noch während sie 2 Jahre war. Also 94, 95, also, 96. Mh. So, und dein Freund? Mein Freund, den ich mittlerweile habe, ich habe mittlerweile mehrere Bekanntschaften ja auch gehabt. Ja. Und mein Freund, den ich derzeit habe, achtet meine Tochter nicht. Und es gab tierische Probleme zwischen meinem Freund und auch meiner Tochter. Kurze Zwischenfrage, wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 43. 43, und wie lange bist du mit ihm zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre, mhm. Also fast 5 Jahre. Ja. Und wenn meine Tochter ist alle 14 Tage bei mir, mhm. Und wenn meine Tochter dann wieder weg ist, dann sagt er, Gott sei Dank ist sie weg, die Schlampe. Puh, was ist das denn für ein Kerl? Was ist das denn? Was soll das denn? Also meine Tochter sagt entweder, weil er hat auch diverse Sachen unternommen, er hat die Mutter von meiner Tochter Pakete von Beate Use geschickt und hat sie nachher so fertig gemacht, dass meine Ex-Frau, ich war ja auch verheiratet gewesen, mhm. auch gegen mich Anzeige gemacht hat, weil sie vermutet hat, ich stecke damit hinter, weil ich ja nur mit meinem Freund zusammenstecke. Wohnst du denn mit deinem Freund auch zusammen? Nee, Gott sei Dank nicht. Er wohnt 2 Etagen über mir. Ach so, na, das ist ja quasi zusammen. Ja. Ja, also ganz nah. Wie erklärst du dir denn, dass er so vehement gegen dieses Mädchen, gegen dein Kind, gegen dein Mädchen ist? Ich weiß es nicht. Das ist ja mein Problem. Und meine Tochter hat mich vor einem Ultimatum gestellt, entweder er oder ihr. Er. Ging das entweder einfach? Er oder ich. Mhm. Das heißt, sie würde dann nicht, wenn ich mich für ihn entscheiden würde, nicht mehr zu mir kommen. War das denn von Anfang an so, als ihr zusammengekommen wart, dass er sofort auf Antipathie dem Kind gegenüber war? Nein, das kam erst etwas später. Aber ich meine, ihr als seid, er gemerkt hat, dass meine Tochter für mich auch sehr wichtig ist und auch das Einzigste in meinem Leben ist, was mir sehr wichtig ist. Also könnte man das auf ganz plump reduzieren auf pure Eifersucht? Ich denke mal, ja. Dass es gar nicht um das Kind geht, um die Verhaltensweisen oder weiß ich was, sondern einfach, dass dieses Mädchen, dein Mädchen, ich sag mal dieses Mädchen, entschuldige, deine Tochter, dass sie den absoluten Stellenwert in deinem Leben hat. Ja. Das passt ihm nicht. Ja, genau. Nun seid ihr beide nun wirklich erwachsene, erfahrene Männer, über 40 Jahre alt. Hast du denn nicht am Anfang zumindest versucht, sachlich mit ihm darüber zu sprechen? Er lässt das nicht zu. Man kann ja einem Freund vermitteln, dass du ihn auch über alle Maßen liebst, aber eben auch dein Kind über alle Maßen liebst. Das sind ja ganz verschiedene Welten. Ja, das, sicherlich. Das muss ich ja gar nicht widersprechen. Du kannst ja beide höchst innig lieben und beide können die Nummer 1 in deinem Leben sein. Ja, wie reagierst du denn darauf, wenn er dann so beleidigende Dinge auch sagt über deine Tochter? Ich bin tierisch sauer natürlich. Also ich und ich sag mir immer wieder, ich lasse sowas nicht zu, ich lasse auf mein Kind nichts kommen, mein Kind ist mir heilig. Und ich ziehe mich dann zurück. Ja, was heißt das? Du sagst immer, ich lasse auf mein Kind nichts kommen. Gibt es einen richtigen Streit oder gehst du beleidigt dann in deine Wohnung? Wir zoffen uns schon, aber das ist richtig heftig. Und ist das Kind der Hauptgrund eurer Streitereien, so in eurer Beziehung? Ja. Ja. Er hat keine Kinder? Nein. Mhm. Ihr habt dann auch noch nie irgendwie mal was Nettes miteinander gemacht, ihr drei? Am Anfang ja. Ja. Wir haben zusammen gespielt, wir sind zusammen ausgegangen, wir haben zusammen Tierparks besucht und auf einmal ist alles vorbei. Mhm. Er nennt deine Tochter Schlampe. Ja. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Mir auch. Was hat, das Problem ist, dass ich mein Freund, aber trotzdem, meine Tochter stellt mich vor ein Ultimatum, dass ich mich entscheiden soll, entweder für sie oder für ihn. Mhm. Entscheide ich mich für ihn, kommt sie nie wieder zu mir. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Du liebst deine Tochter. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so empört über deinen Freund, muss ich dir sagen. Und meine Sympathien sind bei deinem Kind. Ich finde das so ein arschiges Verhalten, entschuldige, wenn ich das so sage, von deinem Freund. Das ist so unter aller Sau. Und ich kann, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen, kann deine Tochter verstehen, dass man diesen junges Mädchen, dass die irgendwann auch die Faxen dicke hat und sagt, pass mal auf, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe kein Kind, aber ich glaube, dass mein Herz in dieser Situation mehr zu meinem Kind schlagen würde. Das sowieso, aber wie soll ich jemanden, den ich trotzdem liebe, irgendwo abschieben und als wenn es nicht abstellen können, die Gefühle, als wenn es nicht gewesen wäre. Weißt du, was ich komisch finde, Michael? Dass du diesen Menschen offensichtlich dann doch noch so liebst und respektierst, obwohl er einen Teil von dir, nämlich dein Kind, so beleidigt und so ablehnt. Das würde bei mir, in meinem Gefühl zu meinem Freund, große Risse verursachen. Ja. Vor allen Dingen, wenn er sich nicht bemüht, das Ganze. Mein Gott, nochmal, der Kerl ist über 40. Der könnte sich doch zusammenreißen und sagen, das Mädel kommt ab und zu mal zu Besuch und dann machen wir was Schönes und er muss ja nicht mit ihr zusammenwohnen und sie wird sowieso jetzt immer älter und geht ihre eigenen Wege und das Problem könnte man doch elegant lösen. Mhm. Aber hast du denn den Eindruck, dass es schon auch in letzter Zeit immer noch auch von seiner Seite aus schäbiger und aggressiver geworden ist? Nee, er hat sich mehr zurückgezogen. Nachdem ich ihm gesagt habe auch, dass das so keinen Sinn macht und dass ich das auch nicht zulassen werde, dass er sich so verhält. Aber dann kriegt sie ihn doch gar nicht mit, wenn er oben wohnt und deine Tochter bei dir ist. Doch. Inwiefern? Sie weiß, dass er präsent ist. Achso, und sie weiß, dass er so schlecht über sie denkt. Das hat er doch in ihrem Beisein gesagt. Ja, ja, das ist mir schon klar. Wann haben die sich denn das letzte Mal gesehen? Vor 2 Jahren. Ach so, so lange? Ja. So lange? Ja. Wie sonderbar, dass deine Tochter dann jetzt in so eine Wut gekommen ist. Das muss sich doch richtig aufgestaut haben. Das geht schon seitdem, geht das schon. So, und ich lebe schon seit fast 2 Jahren in dieser Situation, dass ich vor diesem Ultimatum stehe. Hm. Weißt du, Domian, im Prinzip ist es so, ich liebe 2 Menschen. Ja, ja, ja. So, und ich weiß auch, dass mein Freund gute Seiten hat. Er hat ja nicht schlechte Seiten, er hat auch sehr gute Seiten. Ja. Er kann sehr fürsorglich sein, er kann sehr lieb sein. Hm. Und trotzdem gibt es diesen Konflikt zwischen ihm und meiner Tochter und ich stehe genau dazwischen. Ich habe gerade mal eine Idee. Ich weiß nicht, wie dein Freund drauf ist und wie deine Tochter drauf ist. Würden die sich auf eine Aktion einlassen, dass ihr, dein Freund, du und deine Tochter zu einer neutralen Person gehen würde, quasi als Schlichter zu einem Psychologen, damit mal die Fronten vielleicht ein bisschen geklärt werden und das was vermittelt wird? Hm? Ja, würden die das machen? Ich kann es versuchen. Das kommt mir gerade so in den Kopf, die Idee. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit nochmal, um das Ganze zu retten. Vielleicht, ich meine, das ist ja so eingefahren. Vielleicht kann eine neutrale Person das Ganze neu ordnen und etwas neu strukturieren. Ja. Pass mal auf, wir rufen dich jetzt, weil die Sendung gleich vorbei ist, wir rufen dich mal gleich nochmal an, du legst auf und dann beraten wir das mal ein bisschen weiter, wo und wie man das machen könnte. Alles Gute wünsche ich dir, Michael. Okay, danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für uns, von uns, für diese Woche. In der Technik heute Malte Emels und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder, dann mit einer freien Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt ein recht schönes Herbstwochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.